Von nun an soll mein Leben anders sein. Ab heute lebe ich nicht mehr nur zum Schein. Was meine Träume mir so oft sagen, ab hier und jetzt, ab sofort, will ich es wagen. Verbote sind mir egal, ich war lang genug normal. Die letzte Chance für meine eigene Moral. Es regnet Träume auf meine nackte Seele, es wachsen Räume für all meine Ideen. Das Warten hat ein Ende. Ich laufe durch Wände, grenzenlose Freiheit tobt in mir. Auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu mir, auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu mir. Bin ich am Ziel oder bin ich schon zu weit? Die Lichter grell, kein Gefühl für Raum und Zeit. Ich bin gefangen, kann mich nicht dagegen wehren. Viel zu spät, hoffnungslos, jetzt umzukehren. Ein Ziel vor Augen, das ist, was ich brauch. Hand aufs Herz, du willst es doch auch. Es regnet Träume auf meine nackte Seele, es wachsen Räume für all meine Ideen. Das Warten hat ein Ende. Ich laufe durch Wände, grenzenlose Freiheit tobt in mir. Auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu mir, auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu mir. Ich will dieses eine Leben, ist es morgen auch vorbei? Es ist wie es ist, also lebe. Mit allen Konsequenzen, ich nehm sie gerne in Kauf. Was kommt, kommt sowieso. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Es regnet Träume auf meine nackte Seele, es wachsen Räume für all meine Ideen. Das Warten hat ein Ende. Ich laufe durch Wände, grenzenlose Freiheit tobt in mir. Es regnet Träume auf meine nackte Seele, es wachsen Räume für all meine Ideen. Das Warten hat ein Ende. Ich laufe durch Wände, grenzenlose Freiheit tobt in mir. Auf dem Weg zu dir, auf dem Weg zu mir, auf dem Weg zu dir, liegt der Weg zu mir.